Meine Damen und Herren, zunächst, ich bin seit dem Jahre 1973 der Sozialdemokrat und da ich bleibe das auch. Das vorab. Zum Zweiten, ja, viele finden das gut, manche finden das weniger gut, aber es ist so. Und ich hatte auch vor einigen Monaten, fand ich bei mir zu Hause ein Einschreiben vor. Und was war es? Es war die Urkunde zum 40-Jährigen nach der Mitgliedschaft in der SPD, unterschrieben von meinem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel. Also es wurde auch hiermit dokumentiert, ich meine das aber auch inhaltlich, denn ich glaube, alle Parteien, welche lange leben, und alle politischen Gruppierungen, welche lange leben, überleben auch deshalb, weil sie zwar Meinungen haben, aber auch an die Dinge rangehen mit Verstand. Und nur der, der den Verstand auch anwendet, wird auch langfristig überleben. Das ist immer noch mein politischer Gestaltungsoptimismus, den ich habe. Ich bin von meiner Laufbahn her, war mir ja der Politik gar nicht an der Wiege gesungen. Ich war Beamter im Ministerium, stieg da allmählich auf in unterschiedlichen Tätigkeiten, im Bundesministerium, Landesministerium, war Geschäftsführer, Vorstand. In einer späten Phase wurde ich plötzlich Finanzsenator in Berlin. Da war ich dann auf einmal auch der Politiker. Ich war immer politiknah, das ist schon richtig. Und ich habe dann auch zeigen können, dass man auch in der Tat in der Politik etwas ändern kann, ohne dass man ständig nur reden muss. An das Thema, die mich jetzt seit dem Buch Deutschland schafft sich ab begleiten, kam ich eigentlich nach der Wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich ungeplant und auch von mir gar nicht beabsichtigt. Ich habe mich einfach mit Zahlen beschäftigt, mit Wachstumsraten, mit der Dynamiken, mit der politischen Entwicklung und so wuchs das. Als das Buch da vor 5 Jahren erschien, waren seine Analysen und der Schlussfolgerung, der für viele Politiker und der Journalisten ein Skandal. Ich verstand zuerst gar nicht, weshalb. Ich habe viele persönliche Angriffe da erduldet, auch viele darunter eher verletzend. Allerdings wurden die, und das fand ich wiederum interessant, die damals von mir beschriebenen Fakten und Zusammenhänge niemals konkret widerlegt. Ja, sie wurden meist gar nicht diskutiert. Die meisten der Kritiker scheuten und scheuen davor zurück, sich überhaupt mit den da von mir dargestellten Tatsachen und Zusammenhängen näher zu befassen. Die Fakten und die Trends, die ich beschrieb, waren nicht neu. Neu war der Zusammenhang, in den sich die stellte. Und ich will nochmal diesen Zusammenhang darlegen, denn über all dem Aktuellen, was uns täglich überwältigt, vergessen wir viel zu leicht auch, worum es eigentlich geht und was das eigentliche Problem ist. Ich habe das zusammengefasst hier in 7 Thesen aus dem Buch Deutschland schafft sich ab. Und was ich hier sage, beziehe ich jetzt immer da auf Deutschland, aber es gilt die alte Regel, dividieren Sie die Zahl durch 10, dann sind Sie immer auch bei Österreich. Die seit 45 Jahren da in Deutschland der stabile Geburtenzahl von 1,3 Kindern pro Frau heißt, dass jede Generation um ein Drittel kleiner ist als die Generation davor. Das deutsche Volk altert also nicht nur. Das Anhalten dieses Trends heißt vielmehr, dass sich das deutsche Volk quasi aus der Geschichte nach der wegschrumpft. Zweitens, die Kinderzahl ist umso niedriger, je Familie, je einkommensstärker, da je gebildeter und intelligenter die Eltern sind. Das ist leider statistisch erwiesen. Deshalb sinkt das geistige Potenzial und sinkt die potenzielle Bildungsleistung noch stärker als die Zahl der Geburten. Für diese der schiefe Geburtenstruktur ist auch die Konstruktion unseres Sozialstaats verantwortlich, einschließlich seines Familienlastenausgleichs, was ich dort auf vielen 100 Seiten beschrieben habe, fasse ich jetzt halt hier natürlich kurz. Drittens, der demografische Alterung und das Absinken des geistigen Potenzials in in Deutschland bedrohen langfristig die der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, denn die beruht ja vor allen Dingen auf den Köpfen und deren Inhalt und damit auch unseren Lebensstandard. Viertens, Einwanderung wäre in dieser Lage nur dann eine Hilfe, und das ist jetzt, was ich sage, ein allgemeiner Grundsatz, wenn die Bildungsleistung und die nach der Qualifikationen derer, die einwandern, im Durchschnitt über dem deutschen Durchschnitt liegen oder über dem österreichischen Durchschnitt. Wegen der Struktur unserer Einwanderung, vorwiegend aus der nahen Mittelost und Ostafrika, ist das aber nicht der Fall. Vielmehr senkt diese der Struktur unserer Einwanderung das Niveau der Bildungsleistung noch weiter ab. Fünftens, weltweit, und das ist auch ein also statistisches Faktum, gibt es zwischen unterschiedlichen Gruppen von Einwanderungen erhebliche der gruppenbezogene Unterschiede, sogenannte nach der Statistik signifikante Unterschiede. Und diese Unterschiede bauen sich auch in der nachfolgenden Generation nur recht langsam ab, wenn überhaupt. Generell gilt, Einwanderung aus der Fernost ist alles davon Indien und weiter östlich, erhöht der durchschnittliche Bildungsleistung und die Qualifikation in der aufnehmenden Gesellschaft. Einwanderung aus der Türkei, Afrika, der nahen Mittelost senkt der durchschnittliche Bildungsleistung und das nach der Qualifikationsniveau der aufnehmenden Gesellschaft. Das ist ein Fakt und auch also nach der Statistik vielfältig belegt. Und leider gilt hier auch im statistischen Durchschnitt, der muslimische Prägung von Kulturen wirkt sich negativ auf das nach der durchschnittliche der Qualifikationsniveau und auf die Bildungsleistung von Einwanderern und ihren Nachkommen aus. Das ist bedeutsam, weil der Anteil dieser Gruppen an den Geburten da in Deutschland stark anwächst, auch ganz ohne die aktuelle Einwanderungswelle. Siebtens, der Geburtenraten der muslimischen Einwanderer sinken zwar mit der Zeit. Sie bleiben aber auch in der dritten und vierten Generation tendenziell höher als in der aufnehmenden Gesellschaft. Die dadurch bewirkte Dynamik in der ethnischen Zusammensetzung und kulturellen Ausrichtung der Bevölkerung wird weit unterschätzt. Das ist ein bisschen so, wie jetzt im Herbst. Jeder Tag ist eigentlich wie der andere. Das zieht sich so hin von Ende August bis Anfang November. Trotzdem unmerkliche Änderungen ergeben den Übergang vom Sommer zum Winter. Diese Art von Einwanderung hält die nach der Schrumpfung der Bevölkerung nur um den Preis einer tiefgreifenden und unwiderruflichen kulturellen Veränderung in Deutschland auf. Auf meine Thesen reagierten damals viele mit Bestürzung, viele waren tief empört, viele retteten sich in Unglauben, ach, das wird schon nicht so sein und es gibt diese Statistiken und jene Statistiken, oder in vagen Optimismus, es ist schon immer gut gegangen und das sehen wir jetzt mal nicht so eng. Jetzt, 5 Jahre danach, stellen sich die damaligen Analysen und der Projektion leider allesamt als richtig heraus. Wo es Abweichungen gab, es gibt immer Abweichungen, wenn sich die Dinge weiterentwickelt, kam es dann noch schlimmer als von mir befürchtet. Ich nenne jetzt nur einige Beispiele. Die nach der überdurchschnittlichen Kriminalität der muslimischer junger Männer hält in Deutschland an. Ebenso die Unterschiede, die wir in den Schulen messen bei der Bildungsleistung, den Grad der Abhängigkeit von Sozialleistungen oder den Grad von Arbeitslosigkeit. Auch die Geburtenzahlen bleiben überdurchschnittlich. Die Segregation in bestimmten Stadtteilen wächst weiter. Der Fundamentalismus unter den jungen Muslimen nimmt weiter zu. Gleichzeitig wachsen radikale Tendenzen in der muslimischen Minderheit. Ich rede nicht von allen Muslimen, ich rede von Tendenzen in der muslimischen Minderheit. Dies zeigt die Ausbreitung des Salafismus. So wurde das nach der Potenzial herangezüchtet, dass mittlerweile mindestens 1000, manche reden von Tausenden, ich will mich auf Zahlen nicht festlegen, vielleicht sind es auch nur 998 in Deutschland lebende, der junge Muslime dazu bewog, sich in Syrien und der Irak dem IS und seinem der Terror zur Verfügung zu stellen. Davor 5 Jahren hatte ich der Berechnung angestellt, wie sich der Bevölkerung bis zum Jahr 2100 in der Zusammensetzung verändert. Ich hatte dabei vorsichtige Annahmen getroffen. Ich nehme an, dass die Geburtenrate der Muslime sinkt, aber ein bisschen höher bleibt als in der aufnehmenden Gesellschaft. Ich hatte ferner unterstellt, dass im Jahr 100.000 Muslime nach Deutschland einwandern würden. Zusammen mit der jüngeren Altersaufbau der Muslime und mit ihrer höheren Geburtenrate, also derer, die bereits da sind, reicht das aber aus, um die deutsche Bevölkerungsstruktur innerhalb weniger Generationen sind also 60 bis 80 Jahre, das zum Kippen zu bringen. Hätte ich Einwanderungszahlen unterstellt, vor 5 Jahren, wie wir sie gegenwärtig erleben, wäre ich der Fantasterei und unseriösen der Schwarzmalerei bezichtigt worden. So, das nun als kleiner Rückblick, denn das ist das, was hinter allen Sorgen steht und was man auch nicht vergessen darf. Wir beobachten in allen europäischen Ländern mit muslimischen Minderheiten ähnliche Entwicklungen. Es ist offenbar ohne Belang, ob die Muslime vor allem aus der Türkei kommen und aus Nahost wie in Deutschland, ob sie vor allem aus der Nordafrika kommen wie in Frankreich oder aus Pakistan und Bangladesch wie in der Großbritannien. Unterschiedlich hat allerdings die nationale Politik reagiert. Sehr früh, angestoßen durch die Morde an Theo van Gogh und der Pim Fortuyn, ist die Stimmung in den Niederlanden umgeschlagen. Die etablierten Parteien versuchen dort durch eine robuste Politik möglichst viele Wähler von einer Unterstützung nach der Geert Wilders abzuhalten. Und deshalb werden in Holland die nach der jüngsten Manöver unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel auch besonders scharf kritisiert. In England ist die Stimmung oder in der Großbritannien ist die Stimmung mittlerweile über alle Parteigrenzen hinweg einwanderungskritisch geworden und das Land versucht mit Erfolg, sich von der gegenwärtigen Einwanderungswelle abzuschotten. Die Unterschiede nach der Einwanderungspolitik sind aus meiner Sicht am Ende vielleicht der entscheidende Anstoß dafür, dass nach der Großbritannien aus der EU ausscheidet, was natürlich sehr bedauerlich wäre. In der Frankreich ist der nach der Front National mittlerweile unter den der jungen Erwachsenen nach den Umfragen der zur größten Partei geworden. Manche sehen ihn in dieser Gruppe bereits bei der 40%. Die allgemeine Lähmung der französischen Politik zeigt sich vor allen Dingen in der Einwanderungsfrage. Man möchte zu den Guten gehören, aber man möchte keine weitere Einwanderung aus Afrika und Nahost. Da ist man zum Augenblick froh, dass das Problem ja offenbar durch die Deutschen gelöst wird. Nach der Italien und Griechenland haben ihre ganz eigene Art von Einwanderungspolitik. Sie üben sich in der Kunst der Durchwinkens nach Norden. Und je besser und zügiger sie durchwinken, umso mehr nach der Flüchtlinge brechen zu ihren Küsten auf. In Dänemark hat die dänische Volkspartei, die einwanderungskritisch ist, mittlerweile alle anderen Parteien an Größe überflügelt. Dänemark versucht jetzt, seine Grenzen dicht zu halten. Und in der Bevölkerung gibt es großes Zähneknirschen über die gewaltigen Probleme mit den bereits eingewanderten Arabern. Der Schweden versucht unbeirrt, seine Art von Willkommenskultur zu leben. Es ist offenbar für das Schweden nicht störend, sie haben ja damit bereits relativ früh angefangen, dass sich die nach der Einwanderungspolitik in diesem Land schon in nach schlechteren PISA-Ergebnissen niederschlägt. Durchschnittlich brauchen die Asylbewerber in Schweden 7 Jahre, bis sie in den Arbeitsmarkt integriert sind, wenn überhaupt. Mittlerweile stehen die Einwanderungskritischen nach der Schwedendemokraten in den Umfragen schon bei 20%, aber sie finden dort keine Verbündeten, weil die Einwanderungsfrage in Schweden als die Wahl zwischen gut und böse stilisiert wird. Angela Merkel versucht gegenwärtig offenbar, Deutschland nach der Einwanderungspolitik das zu einem großen Schweden zu machen. Mich beängstigt es, dass sich in ihrer Einwanderungspolitik keine Ratio erkenne, keine innere, für mich nachvollziehbare Logik. Da sie sagt zwar immer, das sagte sie zuletzt vor 3 Tagen, die Zäune seien keine Lösung. Und sie sagt, dass sie Obergrenzen für nach der Kriegsflüchtlinge und der Asylbewerber ablehnt. Und sie versichert uns, wir schaffen das. Aber nie sind wir gefragt worden, ob wir das überhaupt wollen, was wir schaffen sollen. Und wer gegen ihre Politik das skeptisch ist, wird in eine von beiden folgenden Kategorien gepackt. Entweder gehört er nach der Gruppe der ewig Gestrigen, der Fremdenfeinde oder Ähnlichen, und das muss natürlich bekämpft werden, oder er gehört nach der Gruppe der ohne Grund Ängstlichen und Besorgten. Die müssen natürlich nach der bemuttert werden und aufgeklärt werden. Und wenn sie ihren Irrtum erkennen, werden sie freudig umarmt und wieder aufgenommen. Der vernünftige Gründe, dass die nach der gegenwärtigen Politik da gefährlich oder falsch sein konnte, nimmt man gar nicht erst zur Kenntnis. Der nach der demokratische Dialog wird insoweit verweigert. Und ich persönlich weiß gar nicht, was ich eigentlich noch das Schlimmer finden werden soll. Entweder, dass Angela Merkel vielleicht gar nicht weiß, was sie da tut. Das wäre erschreckend. Oder, dass sie es mit Wissen und Bedacht gegen die Interessen der deutschen Volkes tut. Das wäre noch erschreckender. Angela Merkel scheint hier in einer ganz eigenen Welt zu leben. Vor einigen Tagen war sie in München in einer der Podiumsdiskussion, die gibt's nach der YouTube zu sehen. Ich habe es nicht glauben wollen, ich habe es mir angeschaut. Und dort wurde sie gefragt von einer nach der wohlerzogenen, nach der Fragestellerin aus Bayern, offenbar den nach der gebildeten Schichten zuzurechnen, ob sie sich nicht Sorgen mache wegen des wachsenden islamistischen Fundamentalismus. Und sie antwortete darauf, dass wir Deutschen hätten doch die Verantwortung dafür, dass der IS so viele Soldaten habe, denn diese Menschen seien ja in Deutschland aufgewachsen und groß geworden. Die naheliegende Folgerung, dass es ohne der vorherige muslimische Einwanderung nach Deutschland auch keine muslimischen Terroristen aus Deutschland geben könnte, die kam mir offenbar nicht in den Sinn. Sie können sich das anschauen auf YouTube. Österreich und die Schweiz, nach der Meandern beide in der Einwanderungs- und nach der Asylpolitik, ohne der klare Linie, meandern sie im Kielwasser Deutschlands. In der Schweiz ist die SVP einwanderungskritisch, doch schon seit längerem recht stark, und in Österreich wird man sehen, wie das mit der FPÖ weitergeht. Das an der Grenze des Schengen-Raums gelegene der Ungarn hat immerhin versucht, die Kontrolle über seine Grenzen wiederzugewinnen. Es hat zu diesem Zweck das Stacheldraht ausgerollt und es hat Wasserwerfer eingesetzt. Das sieht natürlich alles unschön im Fernsehen auf. Und Viktor Orban ist dafür auch weidlich beschimpft worden. Aber immerhin gehört er nach der Flüchtlings- und Einwanderungsfrage zu den wenigen europäischen der Politikern in Ämtern, die sich nicht scheuen, da logisch zu denken und nach ihren Einsichten auch zu handeln. Um die gegenwärtige Situation einzuordnen und zu fragen, wo die Politik eigentlich künftig hingehen soll, scheinen mir der vier Gedanken zentral zu sein. Erstens, der Spontane der Hilfsbereitschaft, Empathie und Barmherzigkeit sind ja grundsätzlich positive Antriebe. Darum darf man und sollte man Menschen, die ihnen folgen, auch nicht dafür tadeln, dass sie so fühlen. Man kann höchstens darauf hinweisen, dass sie nicht ausreichend nachdenken. Dieser Umstand, dass dies aber positive Eigenschaften bringt alle jene, die vernünftige und begründete Einwände erheben und eine andere Politik wollen, welche vielleicht restriktiver ist, von Anfang an in der öffentlichen Debatte in eine moralische Schieflage. Man muss es leider auch so sagen, die emotionale Macht der Bilder, die täglich über die Fernsehschirme flimmern, scheinen die der Betätigung der kritischen Vernunft zu unterbinden. Und gegen diese Macht der Bilder, die gegen die Vernunft in der Stellung gebracht werden wird, ist offenbar fast kein Kraut gewachsen. Ich mag mir auch die einzig denkbare Heilung dagegen kaum wünschen, eigentlich gar nicht wünschen, nämlich dass der negative Erfahrungen und Erlebnisse über die Folgen dieser Hilfsbereitschaft diese in ihr Gegenteil umschlagen lassen. Das wäre auch mit unschönen Begleiterscheinungen verbunden und das kann niemand ernsthaft wollen. Man muss also deshalb doch letztlich an die Ratio appellieren. Zweitens, viele Menschen finden im Verein mit Bundeskanzlerin Angela Merkel den Gedanken abscheulich, dass man Menschen durch Mauern und Zäune von ihrem Streben nach Glück abhalten soll. Darum sollen in dieser Meinung, und das ist das Problem, grundsätzlich alle dazu uns kommen dürfen nach Europa, die einen Asylgrund haben. Und dabei denkt man nicht darüber nach, dass nach unserem Asylrecht 80% der Menschen auf der Welt in Staaten leben, deren Zustände bei uns ausreichend Grund sind für Asyl. 80% sind bei der Gegenzahl der Menschen 6,1 Milliarden Menschen, die, wenn sie deutsche oder österreichische Grenzen erreichen und einen halbwegs vernünftigen Anwalt finden, gute Aussichten hätten, ihr Verfahren durchzubringen. Und der einzig legitime Weg, sie davon abzuhalten, besteht aus dieser Sicht darin, jetzt derer, die das so lassen wollen, dass man in ihren Heimatländern die Gründe für Flucht und Auswanderung beseitigt. Das wiederum ist irreal. Der politische und soziale und wirtschaftliche Verhältnisse, das ist ein ehernes historisches Gesetz, können immer nur in den betreffenden Ländern selbst geändert werden, niemals aber von außerhalb geändert werden. Für nach Europa ist es aussichtslos, überall in der Welt die Ursachen von Flucht- und Auswanderungswünschen zu bekämpfen. Aussichtsreich ist es allein, sich vor den Folgen dieser Wünsche durch Abschirmung zu schützen. Zu dem Thema mit den Ursachen fiel mir in einem Gespräch mit einer nach der holländischen Zeitung ein anschauliches Beispiel ein. Das würde ich Ihnen jetzt vortragen. Also Holland liegt seit vielen Jahrhunderten, eigentlich seit Beginn seiner Existenz, zu etwa 70% unter dem Meeresspiegel. Ursachenbekämpfung bestünde darin, entweder nach der Holland aufzuschütten oder den Spiegel der Nordsee abzusenken. Das ist natürlich irreal. Und deshalb ist Holland seit 1000 Jahren von Deichen umgeben. Natürlich gibt es an den Deichen immer wieder kleinere Undichtigkeiten. Mit ihnen kann man umgehen, die kann man flicken. Allerdings, nach der größeren Risse reißen umso mehr auf bis hin zum Deichbruch und setzen einen umso größeren der Strom an Wasser in Gang, je weniger man den Anfängen wehrt. Und das kann man wunderbar übertragen. Deshalb muss man die Grenzen Europas umfassend sichern, sodass es auch keine, es ist allenfalls nach der kleineren Risse gibt, denn nur so werden Einwanderungsfragen beherrschbar. Denn das Potenzial, welches einströmen kann, wenn die Grenzen nicht wirksam gesichert sind, ist ungeheuerlich. Allein in Afrika unterhalb der Sahara, dem sogenannten nach der Schwarzafrika, welches jetzt 1 Milliarde Einwohner hat und nach der UNO-Prognose, falls die Geburtenrate sinkt, im Jahr 2100 3,8 Milliarden Einwohner haben wird, falls die Geburtenrate nicht sinkt, 17 Milliarden Einwohner. Ganz allein in nach der Subsahara-Afrika wächst die Zahl der Bevölkerung, also der Menschen, die dort leben, jedes Jahr um 29 Millionen. Und nach der Durchschnittsalter dieser Bevölkerung ist 18,2 Jahre. So, jetzt stellen wir uns das mal vor. Seitdem die afrikanischen Länder unabhängig wurden, also rund um das Jahr 1965 herum, hat sich dort die Bevölkerung in nur 50 Jahren von der 250 Millionen auf jetzt knapp 1 Milliarde vervierfacht. Und wie ich sagte, wird sie nach der aktuellen UNO-Prognose bis zum Jahr der 2100 auf 3,8 Milliarden steigen. Pro Jahr plus 29 Millionen. Und jetzt stellen wir vor, unser altes, alterndes Europa. Nach der Europa in den Grenzen der EU hat pro Jahr der 5 Millionen Geburten. Stellen wir uns jetzt mal vor, wenn jetzt aus Afrika mit der Zeit nur der 20% der jährlichen Bevölkerungsüberschusses zu uns aufbrechen würden, dann wären das ebenfalls 5 Millionen pro Jahr. Das heißt, wir können auch so sagen, und das sagen ja auch viele, was wir jetzt gegenwärtig erleben, ist ja nur ein ganz kleiner Anfang von dem, was kommt, wenn wir nicht prinzipiell etwas tun. Deshalb ist ganz wichtig, so groß die Probleme sind, damit denen, die schon zu uns gekommen sind, so sehr wir unter der Verantwortung leiden, was wir hier tun und wie wir das richtig machen und menschlich machen, so sehr müssen wir wissen, das Problem derer, die zu uns gekommen sind, ist absolut nach der vernachlässigbar gegenüber dem Thema, was dann eintreten wird, wenn wir die Grenzen nicht dauerhaft und nachhaltig wieder unter der Kontrolle bringen und letztlich weitgehend schließen. Wohlgemerkt, das war jetzt kein der politische Appell. Das ist eine ganz einfach nach der nachvollziehbare der Prognose. Überall in der Welt gibt es Handys und das Smartphones. Und jeder Mensch auf der Welt, vor allen Dingen, wenn er nach der Jung ist und keine Perspektiven hat, der versucht, da sein Los zu verbessern. Eben auch durch Auswanderung. Das ist menschlich, ist den Leuten auch nicht vorzuwerfen. Aber dann, wenn sie erkennen, dass der Weg doch für uns relativ einfach ist, dass er Risiken hat, die da überschaubar sind und dass es ihn in jedem Falle auch mit Sozialhilfe da in Deutschland weitaus besser ergehen wird, als es ihnen je in ihren Heimatländern ergehen kann, unabhängig von Unterdrückung und Ausbeutung und so weiter, dann setzt es natürlich Elemente in Gang. Und deshalb sind wir im Internetzeitalter, im Zeitalter der dichten Kommunikation, der preisgünstigen Transportmittel in einer ganz anderen Lage, als wir noch vor 30 oder 40 Jahren haben. Drittens, unter den vier Gedanken, die mir jetzt kamen bei der Einschätzung der gegenwärtigen Lage. Die Zuwanderung im Rahmen nach der jetzigen Welle von Einwanderern oder der Flüchtlingen, wie immer man das nennen will, hat einen ganz anderen Charakter als die erste nach der Zuwanderungswelle im Rahmen der Gastarbeiterzuzugs. Damals, und viele, die Älteren werden sich noch erinnern, so wie ich, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, damals wanderten aus Italien, Spanien, Türkei, der Marokko ausgewählte Arbeitskräfte auf sichere Arbeitsplätze ein. Das waren vorwiegend einfache Tätigkeiten in der Industrie, die es also heute so gar nicht mehr gibt. Die Probleme entstanden mit diesen Gruppen, die waren ja zuerst gar nicht da, diese Probleme, als die meisten dieser Arbeitsplätze, auf die sie eingewandert waren, nach dem Strukturwandel entfielen. Und die Probleme entstanden durch den Familiennachzug. Es gab in Deutschland zum Zeitpunkt nach der Gastarbeiterzuzugsstopps 1973 700.000 türkische Gastarbeiter. Aus diesen 700.000 türkischen Gastarbeiter sind mittlerweile 3,5 bis 4 Millionen nach der Mitbürger der türkischer Herkunft geworden. Und aus den höchstens 100.000 Arabern, die es Ende der 70er Jahre in Deutschland gab, sind mittlerweile 1 bis 1,5 Millionen Araber in Deutschland geworden. Merken Sie sich bitte der Faktor 5. Jeder, der aus dem Nahen Osten oder aus Afrika zuzieht, wird sich wegen unserer Nachzugsregelungen, wegen der Zahl der Geburten, innerhalb von der 15 bis der 20 Jahren auf die nach der fünffache Zahl erhöhen. Wenn man also jetzt für Deutschland, das sind die aktuellen Zahlen, jetzt in diesem Jahr von angenommen 1,5 Millionen Einwanderern spricht, dann werden daraus in 20 Jahren da 7,5 Millionen geworden sein. Und wenn man, wie das mein Parteivorsitzender Gabriel leichtsinnig tat, davon spricht, dass doch Deutschland in den nächsten Jahren pro Jahr also 500.000 weitere der Flüchtlinge verkraften können, dann sind das jeweils pro Jahr mit dem Familiennachzug und dem Familienaufwuchs 2,5 Millionen. Das heißt, wir reden im Nu von einer Minderheit bezogen auf die nächsten 20, 30 Jahre von 20 bis 30 Millionen da in Deutschland, die auch dann schon nach der jungen Jahrgängen eine der Mehrheit ist und keine Minderheit mehr. Und dieses Element, dass wir jetzt ganz andere Dinge vorentscheiden im Rahmen unserer Bleibe- und also Zuzugsregelung, dieses Element geht nach der öffentlichen Debatte leider weitestgehend unter. Was würde das Es ist klar, dass damit natürlich die Prognosen aus Deutschland schafft sich ab über das demografische Kippen in Deutschland, die damals das Skandal verursachten und mehr auf das Ende nach der gegenwärtigen Jahrhunderts ausgerichtet waren, sich jetzt um 30, 40, 50 Jahre nach vorne verlagern werden, wenn das so weitergeht. Damit würde in nur wenigen Jahrzehnten eine kulturelle und ethnische Transformation des abendländischen Europas stattfinden, die seinem Untergang gleichkommt. Das kann man höchstens noch vergleichen mit dem Aufgehen des ehemaligen Oströmischen Reiches im Osmanischen Reich. Viertens, der nach der größte Teil der Zuwanderer aus der gegenwärtigen, der Flüchtlingswelle und ihres Familiennachzugs wird für viele Jahre auf also Transferleistungen angewiesen sein. Das sieht übrigens unsere Sozialministerin bei uns in Deutschland genauso und hat schon vorsorglich beim der Finanzminister höhere Leistungen für Hartz IV beantragt. Und sie werden als Gruppe, genau wie die heute bei uns lebenden Türken und Araber, Jahr für Jahr mehr staatliche Leistungen kosten, als sie ihrerseits in die öffentlichen Kassen einzahlen. Die aufnehmenden Gesellschaften, das ist ein mathematisches Faktum, keine übelwollende Behauptung, werden dadurch ärmer und nicht reicher. Die Bewältigung künftiger demografischer Lasten aus der europäischen Geburtenarmut wird dadurch nach der erschwert und nicht erleichtert. Nach der offenen Debatte über diese Fragen wird in Europa von den politischen Parteien nach der sogenannten Mitte mit Bedacht verweigert oder verschleppt. Man will verhindern, indem man die Probleme leugnet, dass die Parteien rechts von der Mitte oder am der sogenannten rechten Rand Auftrieb bekommen und den nach der traditionellen Machthabern das Wasser abgraben. Es ist zu hoffen, dass zumindest diese Taktik bald an der durch die nach der krassen Fehlentscheidung geschaffenen kruden Wirklichkeit zerbricht. Wir beobachten hier eine regelrechte politische Denkblockade und der größte Teil unserer Medien wirkt dabei mit. Und zum Abschluss gebe ich jetzt einen Ausblick auf die aktuelle Debatte da in Deutschland. Es gibt jetzt in Berlin, und ich nach der Treffe viele Menschen auf der Straße und woanders, kein Gespräch, das nicht schon dann nach wenigen Minuten beim der Flüchtlingsthema endet. Das nicht nur, weil ich bekannt bin als Autor eines bestimmten Buches, sondern das geht auch anderen so. Heute kam meine nach der Frau wieder vom Einkaufen, berichtete von einem Gespräch an der Kasse und von einem mit einer der Freundin und einem mit einem Nachbarn, alle bei der Einkaufsrunde gemacht. Und es war exakt dieses Bild. Und es ist so, viele einfache Menschen haben Angst. Ich merke das an den Zuspruch, den ich auf den Straßen erfahre von nach der erkennbar einfachen Leuten, die ja mit mir sonst gar nichts am Hut hätten. Und zwar müssen einfache Menschen nicht sehr lange rechnen, um zu wissen, dass sich die Sozialleistungen für sie, auf die sie irgendwann angewiesen werden oder vielleicht im Augenblick gerade angewiesen sind oder ihre Kinder angewiesen sind oder ihre Eltern angewiesen, dass diese Leistungen schlechter werden müssen, wenn da Millionen ins Land kommen, die diese Leistungen wahrscheinlich für lange Zeit oder für immer in Anspruch nehmen. Zweitens, viele Gutwillige aus den nach der sogenannten der gebildeten Schichten, also in den nach der bürgerlichen Wohnvierteln, Einfamilienhäusern im Westen, wo ich mich häufig bewege, möchten irgendwo das moralisch Richtige tun. Und darum haben sie auch Angela Merkel unterstützt, als diese Anfang September ihre Politik der offenen Grenze ausrief. Jetzt, da täglich nach Angaben unseres Bundesinnenministers rund 10.000 Einwohner aus dem Nahosten und aus Afrika über die deutschen Grenzen strömen, 80% von ihnen der junge Männer, die bald ihre Familien nachholen, jetzt haben dieselben Gutwilligen plötzlich Ängste. So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Aber sie trauen sich auch nicht, jetzt eine der Schließung der Grenzen zu fordern. In den Verbänden in der deutschen Wirtschaft gab es Stimmen, die bis vor wenigen Wochen nahezu täglich riefen, Deutschland brauche Arbeitskräfte, um seinen Wohlstand zu sichern. Diese Stimmen sind im Augenblick fast verstummt. Unternehmen wollen nämlich ausgebildete Handwerker, sie wollen IT-Fachkräfte oder Ingenieure. Bis die nach der Neueinwanderer diese in der größeren Zahl stellen können, werden noch eine oder zwei Generationen vergehen. Mindestens, wenn überhaupt. Viertens. Nach der Lange hatten Politik und Medien die Berichte über die Spannungen und Gewalttätigkeiten in den nach der Aufnahmelagern verschwiegen. Vor allem waren der Druck und die Anfeindungen, unter denen vor allem viele Christen leiden, mehr oder weniger tabu. Jetzt sickern mehr und mehr lokale Nachrichten daraus in die nach der örtlichen der Provinzzeitungen und von da aus auch in die der überregionalen Medien, und das ist jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Sechstens, es lässt sich kaum verbergen, dass sich mittlerweile ganze Zeitungsredaktionen über die Richtung der Berichterstattung und über das noch der erträgliche Ausmaß der eigenen der Propaganda streiten. Noch hält der nach der Propagandadamm der Willkommenskultur in den meisten Medien, vor allem aber natürlich im deutschen Staatsfernsehen. Aber es gibt doch immer mehr Nachrichten, welche irritieren, die irgendwo nicht passen, die man gleich wo senden muss. Und ich sehe das an den Blicken der besonders ausgewiesenen Gutmenschen unter den Fernsehmoderatoren. Irgendwie werden die Blicke gehetzter und es werden die Gästen fahriger. Also es ist so, dass irgendetwas wackelt. Also CDU/CSU deutet sich ein Machtkampf über das weitere der Vorgehen in der Flüchtlingsfrage an. Der CSU-Chef, der Horst Seehofer, hat viele Eigenschaften. Man tritt ihm wohl nicht zu sagen, wenn man von ihm sagt, er sei einer der nach der größten Opportunisten der Gegenwart. Habe ich noch nie der Seehofers Äußerungen nach der Informationsquelle über irgendeine Wahrheit betrachtet, was nicht unbedingt heißt, dass er immer nur Falsches sagen muss, sondern ich habe mich gefragt, weshalb findet er es jetzt richtig, das zu sagen? Wenn eine Umfrage zeigte, dass die Mehrheit der Bürger gegen Stromleitungen ist, dann war er auch dagegen, dass also Stromleitungen gebaut werden für den Windstrom aus der Norddeutschland. Wenn eine Umfrage für was anderes ist, ist er auch dafür. Und jetzt ist er, nachdem er zuerst lange Zeit ziemlich still war, hat er jetzt seit etwa 14 Tagen eine relativ strikte Haltung und feuert aus München da verbale Breitseiten auf das Berliner Kanzleramt. Das ist nichts Neues, das tat schon Franz Josef Strauß mit Helmut Kohl. Nur wenn man sich den Text dieser Breitseiten anschaut, dann war bei den Breitseiten von Strauß immer noch eine Umkehr möglich, oder man konnte dahinter doch eine, wenn auch verschüttete Männerfreundschaft vermuten oder sonst etwas. Wenn man die Äußerungen von der Seehofer analysiert, ist er dabei, praktisch die Möglichkeit des, ich sage mal, Rückwegs sich selber abzuschneiden. Und das finde ich interessant. Denn was sagt das, wenn ein Opportunist sich die Möglichkeit des Rückwegs abschneidet? Das tut er doch nur dann, wenn er eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt hat. Interessant, das will ich jetzt nicht weiter vertiefen, aber jeder, der so ein bisschen politisch denkt, kann ja selber weiterdenken. Interessant ist, was sich abspielt in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Ich kenne da ja eine Reihe von Abgeordneten, kritische und weniger kritische, die, ich sag mal, nach der kritischen kenne ich ein bisschen besser, und mit denen unterhalte ich mich auch, wenn ich sie irgendwo treffe. Und dann habe ich gesagt, ich hatte jetzt in der Art mehrere Gespräche und habe gesagt, ja, hören Sie mal, der Herr so und so und der so und so, ist das schön, was Sie sagen, aber wenn Sie aufstehen und was sagen, ist doch sowieso klar, Sie werden ja nichts mehr unter Angela Merkel. Und es traten immer die üblichen Verdächtigen auf. Nein, sagten mir mehrere übereinstimmend, seit einiger Zeit stehen Hinterbänkler auf. Wissen Sie, was ein Hinterbänkler ist? Ein Hinterbänkler ist, der in der Politik keinen Posten anstrebt, jedenfalls nicht in der hohen Politik, der also niemals Staatssekretär werden will, niemals der Geschäftsführer werden will, nicht mal Arbeitskreisvorsitzender, der immer brav seine Hand hebt, aber darauf baut, dass die Regierung dafür sorgt, dass er in seinem Wahlkreis auch die Mehrheit behält, denn dort ist er der Held und dort macht er seine Politik. Und wenn der Hinterbänkler entdeckt, dass sein Wahlkreis in Gefahr ist, weil die große Politik nicht stimmt, dann wird er zu einem gefährlichen Tier und rottet sich zusammen. Ja, ich sehe, viele wissen, was ich meine. Ich will Ihnen sagen, wann ich das erlebt habe. Ich war 1981, 82. Bundeskanzler war damals Helmut Schmidt und die Finanzminister hieß Hans Matthöfer und Manfred Landstern und ich war bei den damaligen Finanzministern nach der Büroleiter im Bundesfinanzministerium. Und wir arbeiteten und nach der Konjunktur lief schlecht. Die Umfragen waren auch schlecht. Die FDP rüttelte irgendwie an den Gitterstäben und wollte möglicherweise wechseln. Und wir machten an sich damals eine, wie ich fand, sehr gute Politik, eine sehr gute Konsolidierungspolitik. Und es half nichts. Je schlechter die Umfragen wurden je mehr Landtagswahlen verloren gingen, umso mehr bröckelte die Unterstützung für diese Regierung und für Helmut Schmidt in der SPD-Fraktion. Letztlich war es das erkennbare Ausscheren der Hinterbänkler oder eines wesentlichen Teils von denen, das am Ende dazu führte, dass die FDP sich sagte, mit dieser SPD geht das nicht mehr und dann zu Helmut Kohl überging. Insofern aus derartigen Entwicklungen, aus der Tiefe des Grundes, kommen Änderungen, wenn sie kommen. Ob sie kommen, weiß ich nicht. Ich habe Ihnen nur berichtet, was mir berichtet wird. Angela Merkel dagegen schweigt. Sie ist jetzt erst zu UNO gereist und dann ist sie jetzt in Indien, wo sie zusammen mit dem indischen Ministerpräsidenten Modi Blumen gestreut hat. So wird Normalität vorgeführt. Und das Interessante ist, wie sowas kippen kann. Bis vor wenigen Wochen war alles noch so harmonisch gewesen in Deutschland. Ende August hatten in der sächsischen Heidenau nach der 200 gewalttätige Rechtsradikale, es waren wirklich gewalttätige Rechtsradikale, die der Polizei angegriffen, vor einem Asylantenlager. Alle waren sich einig, das war schrecklich. Also der Bundespräsident Gauck eilte nach Heidenau und sprach unter dem Beifall der Medien von dem hellen und von dem dunklen Deutschland. Gleich wieder nach der Assoziation von Nazi-Deutschland und Holocaust, so wie sich das gehört, sodass auch die hartnäckigsten Kritiker angstvoll verstummten. Aber Gauck hört das Gras wachsen. Einen Monat später, vor einigen Tagen, setzte er in Mainz ganz andere Akzente und sagte, wir wollen helfen. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Wir wollen in diesem Land keinen der religiösen Fanatismus. Gotteskrieger müssen wissen, der Rechtsstaat duldet keine Gewalt. Das empfehle ich Ihnen für Ihre nächste Rede, Herr Strache. Er rief die Staaten und die Europäische Union auf, die äußeren Grenzen zu schützen. Zitat. Denn nur so können wir die Kernaufgaben eines staatlichen Gemeinwesens erfüllen. Die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und letztlich des inneren Friedens. Zitat des Bundespräsidenten Ende. Nur, wie man das tut, nämlich indem man die Grenzen schließt, Das zu sagen hat er sich auch nicht getraut. Die Bundesregierung brachte immerhin in den letzten Septembertagen nach der großen Hektik ein Gesetzespaket auf den Weg, mit dem man die Asylverfahren beschleunigt, die der sicheren Herkunftsländer ausdehnt und abgelehnte Bewerber nach der Schnelle abschieben will. Und der Europäische Rat kündigte ein einheitliches Asylrecht an und die Einrichtung von nach der Hotspots an den Außengrenzen der EU. Immerhin stellte er auch 1 Milliarde für die nach der Flüchtlingslager in Syrien und in der Türkei zur Verfügung. Es bewegt sich also einiges in Deutschland. Es geht sogar in die richtige Richtung. Aber es kommt zu spät und es kommt in zu geringer Dosierung. Vor allen Dingen setzt es nicht an der grundsätzlichen Problem an, dass ich nochmal, und hier wiederhole ich mich ein bisschen, aber da, wo es wichtig ist, darf man sich auch wiederholen, dass ich dann nochmal wie folgt umschreibe. 80% der Menschen auf der Welt leben in Ländern, deren politische Systeme und gesellschaftliche Verhältnisse grundsätzlich einen Asylanspruch in Deutschland begründen können. In diesen Ländern sind die der wirtschaftlichen Verhältnisse für die der Mehrheit der Menschen weitaus schlechter als die Lebenslage eines Sozialhilfeempfängers in Deutschland. Diese Menschen, 80% auf der Welt, haben mehrheitlich einen Anreiz, dann nach Europa aufzubrechen. Der Sozialstaat und das Asylrecht kommt ihnen dabei entgegen. Die Verbesserung der Verhältnisse in diesen Ländern bleibt eine Riesenaufgabe. Sie kann aber im Wesentlichen nur innerhalb dieser Länder geleistet werden. Weltbank, UNO und internationale Entwicklungshilfe haben seit 70 Jahren sich um die Verbesserung der Verhältnisse in diesem Teil der Welt bemüht. Was sie in 70 Jahren dann nicht geschafft haben, was wir gemeinsam mit Entwicklungshilfe, Weltbank und so weiter in den 70 Jahren nicht geschafft haben, ist jetzt schon gar nicht kurzfristig möglich. Alle diejenigen, die sagen, man könne und müsse die nach der Flüchtlingsströme bei ihren heimatlichen Ursachen bekämpfen, alles andere sei da sinnlos oder moralisch abzugehen, sagen an sich, dass man diese der neue Völkerwanderung mehr oder passiv hinnehmen muss, weil einem gar nichts anderes übrig bleibt. Sie wollen aber die der Konsequenz dieser Haltung weder vor den Bürgern dann noch vor den Wählern wahrhaben und oft wohl auch gar nicht einmal vor sich selbst. Und das macht alle darauf beruhende Politik nicht nur unehrlich und irrational, sondern sie wird auch keinen Erfolg haben. Vielen Dank.